Und langt unser Wanderer nun mit gut ermüdeten Gliedern nach langer, tief genossener Wanderung auf einer Höhe an, von der aus er sich eben noch ungeahnt immer weiter und weiter Hügel und Berge ins Endlose hinaus zu dehnen und zu erheben scheinen, umspannt sein leuchtender Blick in seliger Schauensfreude all das unermessliche zu seinen Füßen liegende Land, fühlt er, wie klein und gering er ist in der unendlichen Fülle der Natur, wie ihm aber doch all der Reichtum zuteil wird durch sein eigenes Innere, das sich doch im unendlichen Wechselstrome eins fühlt mit der ganzen, durch seines Schauens Kraft umfassten und eingesogenen Welt, dann mag wohl, während der eben noch weiten umspannende Blick sich träumerisch verschleiert und des eigenen Selbst sich bewusst werdend, sich ins Innerste der Seele, das Außen mit hereinziehend, die mannigfaltigsten Abbilder des selig Genossenen an sich vorübergleiten lassend verliert, jenes seltsame Unendlichkeitsgefühl, jenes Wissen um des Ichs unendliche Kleinheit, die aber doch der unendlichen Fülle der Welt bewusst zu werden vermag, das Innere derartig beseligend und beschwichtigend füllend und weitend, dass die Einheit mit einem Göttlichen in tiefer, harmonischer Durchdringung vom Ich zu erlösen, da aber in seltsamer Vereinigung des scheinbar Unvereinbaren es zu bestätigen vermag. Solches nur fassendem Geiste mögliche Erlebnis gibt der menschlichen Seele mehr vom Gottempfinden als aller Dogmatismus und alles erlernte und nachgeplapperte Wissen um Gott zu bieten vermag, und wer es erlebte, weiß wohl mit starren Satzungen überlieferten Glaubenswahns nichts mehr anzufangen. Oder aber, um ein drittes und letztes Beispiel aus der unendlichen Fülle der fassendem Geist möglichen Gotteserlebnisse zu geben, wenn ein besonders glückliches Geschick dem Manne in der Vollkraft seiner Jahre das Weib begegnen lässt, das seinem tiefsten Sehnen, seinem Schönheitsdrang, seinem unendlichen Bedürfnisse nach vertrauender Entspannung, nach hemmungsloser Hingabe entspricht, wenn nach der befreienden Erlösung leiblicher Vereinigung sich zwei Menschen in Dankbarkeit, Zärtlichkeit und abermals das Ich ebenso sehr erlösendem als zu Bewusstsein bringendem Verschmelzen in heiliger Beglückung aneinander schmiegen, dann mag wohl im Anschauen der geliebten Züge im Ich und Du vereinenden Welt erfassen das Göttliche unserer Seelen erfüllen. Und so können wir denn zusammenfassend sagen, überall dort wird fassender Geist sich des Göttlichen bewusst, wo er in voller, ungeteilter und unverstörter Hingabe mit lebensspendender und zeugender Kraft seiner innersten Natur gemäß die Welt gestaltend, erschauend oder liebend an sich zog und sich gleichzeitig in ihr verlor und fand. Und so ist denn Gott dem arischen Geiste das Gefasste um uns, welches Empfinden in der Allvergöttlichung im Pantheismus seinen philosophischen Niederschlag gefunden hat. Aber das Sich-Bewusstsein dessen, dass ja dies Gefasste um uns immer und immer nur ermöglicht ward durch des Geistes Kraft des Erfassens, bringt den arischen Menschen in selbstbesonnener Reife des Willens, um alle Zusammenhänge von Ich und Welt dahin zu begreifen, dass alles Gefasste als göttlich Empfundene nur möglich ward und war durch dies Urgegebene, dem Leben selbst gleichzusetzende, das Fassende in uns. Und so mag man denn die drei Stufen des Gottempfindens, wie sie allen Menschen je nach ihrer Art zuteil werden können, also unterscheiden. Gott ist das Feste, das Fixe über uns, das Gefasste, das Fixierte um uns, oder aber endlich das Fassende, das Fixierende in uns. Und der Geist ist Gott, ist dieser drei Formeln gemeinsames Kriterium, mag es sich nun hierbei um die Verschiedenartigkeit der Rassen oder die verschiedene Höhe des Bewusstseins und der Selbstbesinnung handeln. Denn dass arischer Geist niemals bei den Festen über uns, wie es durch Tradition und Gebot von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird, sich genug sein lässt, dass das Göttliche sich ihm nur durch eigenstes Erlebnis wahrhaft erschließt, das scheidet und unterscheidet ihn abgründig vom jüdischen Geiste, der zu solchem Erlebnisse keinerlei Organ besitzt. Um diese unendlich verschiedene Stellung Gottes in der Kette des geistigen Geschehens bei den beiden Rassen aufzuzeigen, werden wir nun versuchen, aufgrund der obigen Erwägungen Gott in einer Kette des geistigen Prozesses bei den beiden Rassen darzulegen. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg, heißt ein altes, schönes deutsches Sprichwort. Der Weg aber, den die ungestüme und stetige Kraft des Willens früher oder später finden wird, muss zu einem Ziele führen. Denn die vorfixierende Kraft, als welche ja einzig und allein der sogenannte Wille angesprochen werden muss, bahnt sich den Weg im Hinblick auf das Ersehnte, das heißt, als erreicht im Geist ersehene Ziel. Wo aber ein Ziel durch das hemmende Dickicht mannigfaltiger Hindernisse hindurch einmal erblickt worden ist, da ist auch die Tat zu finden, die von einem Ziele zum nächsten und allernächsten hingeleitet. Stellt sich somit jede Tat, bei Licht besehen, als eine Fülle von Einzeltaten heraus, deren Gesamtheit erst ein großes Ganzes, endgültiges erstehen lässt, so haben wir in diesem Gesamtprozesse das Sinnbild arischen Lebens. Je mehr aber im Gegensatze zu Chaos, Schlaf und Wirrnis dies Lebendige im Menschen wacht und waltet, umso mehr regt sich Gott in ihm, Gott im arischen Sinne des vieldeutigen Wortes. Wo aber Gott ist, da ist die fassende Kraft, die ein Neues zu Gestaltendes sehnt und sieht, also abermals das, was wir anfangs als Wille bezeichnet haben. So wird man uns wohl verstehen, wenn wir zu tiefem Begreifen der Stellung des Göttlichen in uns folgende Geisteskette aneinander reihen und schließen. Wo Wille, da Weg, wo Weg, da Ziel, wo Ziel, da Tat, wo Tat, da Leben, wo Leben, da Gott, wo Gott, da Wille. Schon in der Gegenüberstellung haben wir betont, dass der Arier nicht weniger, nur anders gearteten und auf anderes gerichteten Willen als der Jude besitzt. Und um ein besseres Auseinanderhalten des soeben gewonnenen arischen Willens vom jüdischen zu erzielen, wäre es angezeigt, zur Unterscheidung des seelischen Spannungszustandes des Juden von dem des Ariers das jüdische Wollen dem arischen Willen gegenüberzustellen. Man verstehe uns nur recht, hier gilt es, eine Grundtendenz, einen verschiedenartigen Spannungszustand durch eine, wenn auch selbst geschaffene, aber einmal festgelegt, umso verständlichere Nuancierung zu unterscheiden. Und es wird dem Leser vielleicht gelingen, sich bei der Wille jenen Zustand fester Entschlossenheit, zusammengepresster Zähne und ungeteilter Konzentration zu vergegenwärtigen, bei welchem der Mensch des fassenden Geistes seine gesamten vorstellenden Kräfte ungeteilt einem zu Erreichenden zuströmen lässt. Dagegen nehme man jenes aus der Beweglichkeit hervorwachsende ungestüme Bedürfnis des sich selbst und mithin anderes und andere bewegen wollenden Juden. Hier ist das Wollen, die wilde Sucht nach Machtentfaltung und Einwirkung auf Dinge und Menschen schon im Klange bedeutsam umschrieben. Und während der arische Wille sich in der Einsamkeit einer sprießenden Pflanze gleich langsam und unbeirrbar entfaltet, wird das jüdische Wollen aus der Beweglichkeit erwachsend nur in und durch die Bewegung zutage treten und anwachsen.